Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Folge Nummer 28. Zeit vergeht. Da guckst du nichtsahnend in deine Zeitlinie und stellst fest, die Dosenfischer haben von sich hören lassen. Unglaublich, nach gefühlten Jahrzehnten Abstinenz sind sie plötzlich wieder da, allerdings nicht mit Geocaching-Themen, naja, quasi nicht, sondern mit der Vorstellung ihrer privaten Projekte und wie es mit ihnen weitergegangen ist. Trotzdem, es war alles wieder da, die Spieluhr und die Erinnerung. Und ein Stück Erinnerung war damals das Konzert auf der Treue. Ich habe seinerzeit in meinem alten Blog einen Beitrag geschrieben, der diese Geschichte erzählt, während der es auch zu diesem Audio-Beitrag kam. Es war am 15.11.2010 und er hatte den Titel Dosenfischen vom Betonschiff inklusive Beifang. Ein Reisebericht mit epischer Vorgeschichte, der leider inkonsequente Anteile von Anglizismen enthält. Untertitel: Irgendwann und irgendwie. Vorgeschichte. Eine Reise, die ist lustig, eine Reise, die ist schön. Ja, da kann man was erleben und auch Dosenfischer sehen. Wenn man will. Beziehungsweise virtuelle Karten hat oder eingeladen wurde. Aber von Anfang an. Geocacher-Jahre sind wie Hundejahre, nicht zu verwechseln mit einem Hundeleben. Geocacher-Jahre zählen wie Hundejahre siebenfach. Ein Geocacher erlebt in einem Jahr ungefähr siebenmal so viel wie ein erdüblicher Muggel, heißt es. Und etwas Wahres ist dran. Darum kann ich mit Fug und Recht sagen, es ist ziemlich lange her, als ich meine erste Dose fand. Und es sollte noch ein Weilchen dauern, bis ich zum ersten Mal einen Dosenfischer-Podcast hörte. Es war irgendwas um Nummer 20. Danach habe ich mir die früheren Werke angehört und natürlich auch jeden weiteren, der herauskam. Irgendwann war ein Lied dabei. Irgendwann ein zweites, drittes. Lieder, ja, Ohrwürmer, wegen denen sogar Caches gelegt wurden. Leitplanken, Möglichkeiten. Und die ganze Hörergemeinde verfolgte gespannt das Geschehen, als die Wette publik und anschließend verloren wurde. Die Wette, dass die Dosenfischer, wenn das Bremen-Event den Megastatus bekäme, die Dosenfischer live auftreten. Sie verloren und sie traten auf. Damals. In Bremen. Zum Abschluss des Mega-Events, unter Fans auch als das legendäre erste Live-Konzert bekannt. Und genau dort stellten sie die Cacher-Hymne vor. Wir nennen es Dosenfischen. Ursprünglich für den Cache-O-Maten gedacht, heute der Erfolgshit der Szene. Ich mag mich irren, aber ich glaube, ab diesem Zeitpunkt wurde der Gedanke laut, dass eine CD her müsse. Was lange währt, wird endlich gut, heißt es. Und es währte lange. Und sie machten und taten, tüftelten im Studio, immer wieder tauchten Schnipsel im Blog auf. Manchmal fiel sogar deswegen ein Podcast aus. Doch die Gemeinde hielt ihnen die Treue, wie auch sie den Fans die Treue hielten. Irgendwann gab es dann den erlösenden Blogbeitrag, dass es eine Veranstaltung geben würde, eine CD-Release-Party mit Dosenfischer-Konzert und einigen treuen Freunden. 150 Plätze waren unvergeben. Sie konnten an drei Terminen zu jeweils 50 Stück zu einem bestimmten Zeitpunkt geordert werden. Dosenmatrosen nannten sich die Veranstaltungsverantwortlichen und wer hätte es sonst machen sollen in Bremen, wenn nicht sie, die Macher des Bremen Mega-Events. Den ersten Termin habe ich verschwitzt. Ich war gerade beschäftigt, als ich auf die Uhr blickte und feststellte, dass der Verkauf seit 15 Minuten lief. Ich hetzte zum Rechner, doch es war zu spät. Über 10 Minuten zu spät. Am zweiten Termin saß ich viele Minuten früher vor dem Rechner, aktualisierte die Seite, blickte auf die Funkuhr, hatte mich vorbereitet. Viele Angaben standen zum Kopieren und Einfügen bereit. Und als die letzte Sekunde verstrichen war, war nix. Die Seite ging nicht auf. Wo muss ich hin? Browser geschlossen, wieder geöffnet, Nervosität machte sich breit. Da, ein neuer Beitrag. Wie schon 3 Minuten später? Das gibt nichts mehr, oder? Ah, das Online-Formular. Jetzt schnell sein. Meine Hände zitterten. Die Tastenkombination zum Kopieren und Einfügen. Blackout. Irgendwie ging's dann doch noch und ich drückte auf Senden und erlöst erhielt ich die Nachricht, ich sei, die Familie ist, dabei. Ganz ehrlich, keine Online-Auktion war so schlimm wie dieser Kartenkauf. Lediglich die Anmeldung zur Nordseetaufe war in etwa vergleichbar. Nun konnte ich mich ganz entspannt zurücklehnen und warten. Warten auf den Tag X, den 13.11.2010. Entspannt verfolgte ich die gezwitscherten Nachrichten. Sogar in Agentenkreisen wurde rückwärts gezählt. Entspannt verfolgte ich die Blogbeiträge über die Zeit. Währenddessen taten die Dosenmatrosen ihr Bestes, die Spannung zu erhöhen mit Teasern und Neuigkeitsberichten auf den üblichen Kanälen. Auf einem Betonschiff sollte es stattfinden, das Konzert. Ein Schiff, dessen Name sehr passend Treue lautet. Tag X. Als der Tag anbrach, war die Entspannung vorbei. Auf der Hinfahrt regnete es konstant und ans Dosensuchen war nicht zu denken. So kamen wir gegen 14 Uhr in Bremen an und Petrus hatte ein Einsehen. Es regnete nicht. Vor dem Hotel stand schon ein anderes Cashmobil. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, vertraten wir uns die Beine. Währenddessen suchten wir ein paar Dösken und kamen in den Genuss, eine Kirche besichtigen zu können. Das Hauptschiff der Kirche diente als Ausstellungsraum. Im verschlossenen kleinen Seitenschiff, das für uns geöffnet wurde, finden noch Gottesdienste statt. In der Mitte des Hauptschiffs zeigte ein ausgestopfter Eber einem ausgestopften Schaf, wie man Lämmchen macht. Provokant. Kulturkirche. Auch der Stadtkern von Bremen ist eine Reise wert. Der Dom, das Rathaus, die obligatorischen Bremer Stadtmusikanten und die Böttchergasse sind überaus sehenswert. In letzterer fühlt man sich unwillkürlich in einen Harry-Potter-Roman hineinversetzt und allüberall kleine Figuren, Skulpturen, Verzierungen. Von dort spazierten wir Richtung Anleger, die Event-Location begutachten. Da lag sie, die Treue. Da wir bis zum Einlass noch gut 2 Stunden Zeit hatten, begaben wir uns zunächst zum Abendessen in die alte Gilde. Freundliche Bedienung, schmackhaftes Essen, nur dem Kraut an den Nürnbergern mangelte es an Kümmel. Das Konzert. Als wir uns gegen 19 Uhr am Anleger einfanden, war richtig was los. Wir trafen viele liebe Bekannte und es gab ein großes Hallo. Menschenmassen drängten sich vor dem Anleger und alle wollten aufs Schiff. Doch so einfach war es nicht. Am Anfang des Steges stand ein Dosenmatrose, viele Grüße, als Stegsteher, die erste Hürde, die zu nehmen war. Als zweite Hürde am Ende des Stegs stand der Deppendetektor und mit ein bisschen Pech musste man wieder zurück. Wir hatten Glück und konnten direkt durchgehen. Empfangen wurden wir von den anderen Dosenmatrosen, auch an euch viele Grüße, von denen wir unser Armband bekamen. Hinunter ging's in den Laderaum, genannt Saal, und dort fiel mir sofort auf, was ich aufgrund falscher Vorstellungen falsch gemacht hatte. Erstens, ich hatte eine dicke Jacke an, denn die Garderobe war voll. Zweitens, ich hatte meinen Kamerarucksack mit. Unten im Saal war es nämlich gedrängt voll und warm. Gut, dass Tünnes da war. Bei ihm konnte ich den Rucksack sicher parken und für meine Jacke fand ich irgendwo noch ein Geländer zum Drüberlegen. Dann ging es auch schon los. Die Fans skandierten Sprechgesänge und als die Dosenfischer, aber Sandmann und Herr Stottko, die Bühne betraten, gab es erneut ein großes Hallo und es begann ein nicht enden wollendes Blitzlichtgewitter. Die Dosenfischer hatten Gäste dabei, ein kleines Mädchen, einen stattlichen Mann und Herrn Ivalo, und sie sangen. Herr Sandmann gab alles, Gestik und Mimik passten wie das Tüpfelchen aufs I. Lied um Lied sangen sie auf der Bühne, die Menschen im Saal sangen mit und es wurden UV-Lampen geschwenkt und Leuchtstäbe. Kinder standen auf Tischen an der Wand, die Treue weinte vor Glück und als die Kescher-Hymne erklang, war die Luft voller gestreckter Arme, die Schals spannten und schwenkten und es wurde geschunkelt. Ja, wir nannten es Dosenfischen und es war keiner da, der nicht begeistert war. Ein Mensch tanzte mit seinem Hund. Andere fühlten sich ertappt wie Ronny. Viele wären gerne reich und hätten Geld für einen Tagebau und manch einer dachte wehmütig an seine Leitplanke. Und als es am schönsten war, war es vorbei. Aber nur auf der Bühne. Vor der Bühne wurden CDs verkauft, handsigniert mit Coin, im Vorfeld liebevoll von Hand verpackt. Der Andrang war gewaltig und man fühlte sich wie auf nach einem großen Konzert. Währenddessen setzten sich zwei Menschen auf das Oberdeck ab und verkrümelten sich in den Bug. Einer hatte ein tragbares Audioaufnahmegerät dabei und sie erwarteten einen dritten. Es handelte sich um Tünnes und meine Wenigkeit und der Bug diente als Hochsitzersatz. Wir warteten auf Alex Schweigert und hinzu gesellten sich Gassipot Tom und Wilmer. Bedient wurden wir freundlicherweise von meinen Jungs. Anmerkung: Was in diesem Rahmen vom Mikrofon aufgefangen wurde, kann man sich vielleicht irgendwann hier anhören, steht aber zurzeit nicht zur Verfügung. Tatsache ist jedoch, was in diesem Rahmen vom Mikrofon aufgefangen wurde, kann man sich definitiv jetzt hineingeschnitten hier anhören. Denn es steht zur Verfügung und ich möchte nicht, dass es irgendwann im Nirvana des Internets versackt. Darum hier die damalige Originalaufnahme für euch. Viel Spaß damit. Wo sind wir denn heute? Ich würde mal sagen auf dem Wasser. Nicht auf dem Hochsitz, sondern auf dem Wasser. Aber wir sind auch höher als alle anderen. Wir stehen auf dem Bug. Mhm. Am Bug. Am Bug. Am Bug, im Bug, der auf dem Bug. Auf dem. Ja, also im Bug. Für alle, die nichts mit Wassersport zu tun haben. MS-Treue. Schiff vorne. Ja, Schiff vorne. Schiff vorne. Ja. Heute ist es ein besonderer Bug, weil der ist aus. Nee, obwohl der ist geschweißt. Erhöht geschweißt. Aufgesetzt auf ein Grundschiff aus Beton. Wir müssen ja mal um die Ecke gucken, weil gleich soll noch Verstärkung kommen. Meist er findet uns. Na, bisher noch nicht. Wir sollen gleich noch Besuch kriegen. Wir hatten ein kleines Konzert, haben wir uns angehört. Klein, aber fein. Von Leuten, die mit Wasser was zu tun haben. Ja, die angeln. Die fischen. Büchsen. Dosen. Also die fischen Dosen. Genau. Dann waren es die Dosenfischer. So ist es. Das ist kein GC-Event. Nein. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da singen drei Menschen plus ein Gitarrist und ein kleines Mädel Lieder und knapp 300 Geocacher gehen hin ohne und können Punkt. Nicht loggen und kriegen keinen Punkt. Einfach nur so. Unfassbar. Und die haben Spaß. Aber hallo, hatten die Spaß. Da wurden mit UV-Lampen wurde die Decke illuminiert. Da wurde mit diesen, wie heißen diese Stäbchen, diese Leuchtdinger, diese... Benutzen Angler. Deswegen ist auch der Zusammenhang zu den Dosenfischern so da. Ja. Klassische Angler benutzen genau das. Ganz schön Stahl hier, ne? Ja. Wobei soll doch alles aus Beton sein. Ja, nee, du kannst ja nur das Grundschiff aus Beton gießen und die Aufbauten, die musst du ja alle noch draufpappen. Und das hier ist zum Beispiel der Niedergang vorne in den Bug. Diesmal in den Bug, ne? In den Bug. So richtig tief rein. Und eben sagte einer, das sollte Backstarche sein. Backstarche. Aber es ist Bugstarche. Ja, Bugstage eigentlich. Aber Stage darf man ja nicht sagen, weil das genau. ist ein Ich hatte letztens einen Italozismus. Hast du mitgekriegt? Nee. Ich habe was getwittert, nämlich, dass ich heute meine Kamera mitnehme und hier den Paparazzi mache. Oh. So, und Paparazzi ist ein Italozismus. Oh, das geht nicht. Das ist aber mal was anderes. Sollen wir eigentlich den Alex mal suchen gehen? Weißt du, wo der Alex ist? Weißt du, wo der Alex Schweigert ist? Der Alex okay. Schweigert. Das ist der Bekloppte mit dem großen Geocoin. Mit dem Anker. Weißt du, wo der Alex ist? Nee, ne? Vorhin habe ich ihn nach unten sehen. Ja, wir warten geh auf doch, den. Geh doch mal. Geh mal unten was? Rein. Was? Sagt ihr, seid hier schon voll am Nein. Kasten. Ja, sind wir ja auch schon. Achso, ihr redet schon. Ja, wir reden schon. Ja, schön. Aber. Ja, jetzt hier neu hinzugekommen: Martin Ecking, Klammern aus Berlin. Das ist an für sich den Kescher, den ich am meisten treffe dieses Jahr, getroffen habe. Kann gut sein. Es ist, okay, neben TJ, aber wir jagen ja mehr, wir gehen ja weniger cachen. Aber der Martin ist auf jedem coolen Event dabei. Ja. Willst du unseren Hörern sagen, welche coolen Events, weil irgendwie tun wir das nicht, wir beräuchern uns mehr. Ja, genau. Boah, da wir heute wollten wir keine heute sind wir ehrlich zu unseren Hörern und wollen auch erzählen, worum es geht. Achso, dann habt ihr das ja schon erzählt. Ja, wo wir hier sind schon, aber so, die anderen coolen so, Sachen. Achso, wo noch war. Also ich habe, lass mal sehen, das fing an mit Ulm. Ulm. Alle sind ulmig, das hört nicht auf. Genau, da regnet es immer. Hier genau. nicht, das ist schon mal ganz hübsch. Da war so eine Matschwüste, das ist so Schlammcatchen. Ja, aber die haben das sehr schön gelöst eigentlich, dadurch, dass sie den ganzen Rinden durch, also alles, ja. was sie da freigemacht hatten, auf die Wege getan haben, das war schon gut, nur hielt den Massen halt nicht stand. Ne? Es war immer noch matschig. Ja, das stimmt, aber es war dafür schön gemütlich. Ja, das stimmt. Und ähnlich feucht wie hier auf diesem Betonschiff innen drin. Oh ja, das schwitzt ja, das Schiff. Beton schwitzt. Ja. Ja. Ich glaube eher, das ist das Transpirant der Besucher, die da unten drin sind. Ich fand es total eklig anzufassen, weil... Dann bist du eben angeschwitzt, aber... Ne? Angeschwitzt ist so ähnlich wie ange... Aber es stinkt da drin auch wie in einem Puma-Käfig. Ja, was hatten wir noch? Dann hatten wir... Mendig hatten wir. Mendig, Vulkane. Das ja. war sehr schön, weil ich da eine total tolle Hinfahrt gekriegt habe. Ah, stimmt. Einen Lift hast du bekommen. Ja, das war ne? ganz wichtig, weil ich hatte... Die Bahn hat meinen Koffer da ein bisschen verschlampt. Deswegen kam ich nicht vorwärts. Ich habe übrigens auch eine E-Mail bekommen, meine dreckige Lache soll ich bitte abstellen. Warum das denn? Ich habe keine Ahnung. Das machen wir natürlich nicht. Es gibt schon bekloppte Leute auf der Welt. Ja, bitte. Das ist auch fast ein Markenzeichen. Meinst du? Ja, klar. Ja, okay. Das lassen wir drin. Ja, und dann war Nordseetaufe. Nordseetaufe. Das war auch noch. Und von den wichtigen Events. Ja. Und dann demnächst bin ich dann noch auf dem Geogrillen im Ruhrgebiet. Geogrill? Nee, Wintergrill. Wintergrill? Ja. Wintergrill. Wo ist das denn? Das Kemenader Stausee. Ja. Unter Bochum da. Ja, mal wieder. Bochum. Da, wo die auch schon mal diese Nikolaus-Andacht gemacht haben, hier mit diesem Eid ablegen von wegen Aktionen, glaube ich, ist das. Ja, sind aber andere, glaube ich. Habt ihr zu viel getrunken? Nee, ich verstehe nicht, was ihr wollt. Ich fahre immer zum Weihnachtsspontan-Event. Das wird also ungefähr 3 Wochen vorher ausgerufen. Ist also okay. total spontan. Man meldet sich da an und fährt dann spontan hin. Ja, 3 Wochen ist ja auch schon super spontan. Ne? Für Weihnachten natürlich. Ist ja kaum abzusehen, wann das sein wird. Weihnachten ist sowieso so ein Phänomen. Es überrascht uns immer. Es kommt so plötzlich und unerwartet. Genauso und wie die Bahn, der Schnee auf einmal plötzlich im Winter fällt. Ja, ja. Das kann auch Schnee im Winter fallen. Das geht ja nicht. Ohne Ankündigung. Ja. Ja. Ja. Im Januar. Guck mal, die locken da immer noch. Und dann muss man tatsächlich Hallo? Seine Sommerreifen wegmachen. Ja, irgendeine Dose, die da unten drunter liegt. Wir vermuten mal. Ja, das ist das typische Katscherverhalten. Rudel kommen zusammen, wühlen in dreckigen Ecken, holen kleine Plastikdosen raus, die nicht dicht sind, wo nachher nasse Logbücher drin sind, tragen sich da ein und freuen sich auf einen Statistikpunkt. Wenn du lang genug wartest, bis die meisten dieser Kascher weg sind, kannst du da relativ sauber loggen, weil dann haben die nämlich den Gammel schon weggegriffelt. Das stimmt. Wir müssen den Alex deswegen, finden. Der FTF ist eigentlich immer schlecht, weil dann packst du mal voll rein. Ja, dann hast du es dabei. Wo ist der Alex? Sollen wir nach vorne gehen? Ihn doch mal zum Buch, bitte. Eine hat gesagt, den Alex hätte sie als letztes auf dem Deck gesehen. Auf dem Deck? Dann gehen wir mal gucken, ob wir ihn finden. Jo. Wir machen mal eine Runde und suchen den Alex. Und den Rucksack nehme ich mit, nicht, dass er nachher weg ist. Mein Rucksack steht unten noch rum. Ja, aber du hast ja Bewachung. Ich hoffe, dass sie bewacht. Wir könnten theoretisch von hier das komplette Deck überlegen. Ja. Das ist natürlich auch cool, von hier. Auf dem Deck. Guck mal, die haben hier oben sogar eine Bar auf dem Deck. Das ist ja richtig. Ja, das ist unsere Bar. Ach, guck mal, hier ist auch ein Niedergang. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch was sehen. Ob wir Herrn Alex finden. Wo ist er? Ach, Herr Schweigert. Wir warten. Ja. Scotty anschweigert, Scotty anschweigert, bitte melden. Aber hier ist schon wieder viel zu laut. Ich habe viel zu viel Gebrabbel. Alex? Ja, nee, Alex macht sich lang, das ist alles wieder ausgebotet. Das passt dann schon. Das sieht man da oben. Okay, er weiß es. Komme. Erscheinen reicht. Christopher baut gerade das Schiff auseinander. Kennen dir nicht die Finger, Schatz. Gibt's gar nicht. Also solange du nur Schatz zu ihm sagst. Was? Solange du nur Schatz zu ihm sagst. Dann meinst du, schuf dir meinen Sohn an oder so. Das ist doch mal hier amtlich, oder? Wir wollen uns mit dem Alex. Seid ihr schon online oder? Wir sind schon online. Wir haben quasi ein Intro gesprochen. Habt ihr schon gesprochen und du bist jetzt live auf Sendung? Wir sind live auf Sendung. Also ich würde sagen, lass mal von diesen Quasselköpfen da, die kann ich eh alle nicht leiden. Ja, müssen wir auch weg, weil es fällt mir in die Ohren und das tut ein bisschen weh. Oh, guck mal. Der Bug, der ist sehr schön, ganz vorne auch. Da haben sie. Ist doch ein geiler Jackenstand, oder? Aber mega. Hast du die Flinte? Ja, Kaliber 12 ist noch im Auto. 12? Ja, 12 für Wildschwein das Beste. Richtig. Macht nicht so viel. 62. Nee, macht nicht so viel kaputt. Weißt du, wenn du zu großes Kaliber hast, das reißt da immer die Gedärme so raus und das ist dann scheiße. So 12. 12 ist doch mehr als 7. Ja, 12 ist super. 12 geht durch und bist du aufgeschossen. Seid ihr Jäger? Aber oder voll. Echt? Logisch. Seid ihr die scheiß Typen, die immer hier die Geocacher wegjagen? Oder die Geocacher legen immer in unseren Hochsitz Mikros. Das ist total scheiße. Dann sitzt du da im Ansitz und willst deine Schussquote erfüllen, damit die Wildschweine nicht die ganzen Vorgärten umgraben, ja, und nicht in Autos in die Scheinwerfer reinlaufen. Und willst sie endlich mal ein bisschen weniger haben, weil die vermehren sich wie die Karnickel. Ne? Und dann kommen da nachts immer so Spacken mit Flutlichtscheinwerfern in den Wald und verjagen die Tiere. Aber was ist denn Jagd? Jagd? Jagd ist doch eigentlich, da müsste doch eigentlich die Geocacher aus dem Weg schaffen. So, ich kann mir Jagd vorstellen, so wie in Afrika. Nee, du musst doch die Geocacher dann eigentlich als Gefahr der Jagd. Nö. Die sind so laut, die machen so viel Krach. Ja. Das ist keine Gefahr. Die einzige Gefahr, die ist, wenn so ein Geocacher mit so einer Taschenflak ankommt, also mit so einem Wahnsinns-Scheinwerfer, der heller ist als so ein Auto. Und ganz schlimm, wenn die dann noch zu zweit nebeneinander gehen. Dann glaubt nämlich das Wild, da kommt ein Auto und geht auf die nächstbeste Straße, weil da ist nämlich gerade nichts los. Und dann kommt einer mit seiner kleinen Gurke, ne, vorne mit den Kerzen in den Scheinwerfern und ja, um. Also und schon haben wir wieder einen Wildschaden. Okay, also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich auf Jagd gehe, ne, dann sehe ich zu, dass ich als Jäger zusehe, dass gegen den Wind und so und Tarnung und... Nö. Gibt's nicht, ne? Nö. Mittlerweile, also ich war letztens cachen, wer hätte es gedacht? Und dein zweites Hobby? Ich will nicht sagen Naturschutzgebiet, man könnte schon fast sagen, es ist eins, es ist einer ehemaligen Grube. Und ich habe mich schon gewundert, große Freifläche, Hochsitz und in der Mitte so Holzbretter, die lagen auf dieser Freifläche und da drauf dicke Steine. Mhm. Da habe ich mal geguckt, Mais drunter. Hat also einer flächendeckend auf Wildschweine schon mal Lockmittel verteilt. Und dann sah ich da hinten, so gute 100 Meter weg, ja, da hat einer Holz aufgeschichtet. Aber so im Karree. Und da dachte ich, na, dann mag da drin sein. Genau. Geh da hin. Otto-Tonne voll mit Mais. Tja, jetzt hätten wir ja mal gucken können. Ne? Wenn ich da lauter Mikrodosen reintue, dann würden die ganzen Geocacher kommen. Und dann... Wird's spannend. Oh nee, lass das. Das gibt Mecke. Ja. Nein, aber der ganze Boden ist da so zerwühlt. Du kannst schon davon ausgehen, wenn du da mal zur richtigen Zeit kommst, dann hast du richtig Party. Dicken ist da direkt in der Nähe. Passt schon. Ich sehe bloß keinen Mist, ja? Ach, der Gassi-Pott-Tom kommt dazu. Ja komm, setz dich dazu. Jetzt sind wir vier in der Runde. Weißt du, deine Frau steht da total einsam und verlassen. Unten, ich sag... Ja, warum kümmerst du dich denn alle? Habe ich ja gerade. Ach so. Die sind alle oben, Wildschweine jagen. Ja, aber wir haben keine Wildschweine hier. Wir haben nur Kascher. Guck mal, da drüben, Kascher. Der wird gelockt. Du bist der Gassipott? Ich bin der Gassipott. Ich bin Alex. Hi, Alex. Kannst du mal sehen, dann lernt man sich mal. Endlich trifft man sich mal auf persönlich. Jetzt haben wir hier die richtige Runde zusammen. Aber hallo. Wer fehlt denn noch? Da musst du fragen. Nein, der dicke Olli, der fehlt noch. Der dicke Olli, ja. Der dicke Olli fehlt noch. Nimm mal eben holen. Komm, DJ. Ja, mach mal selber. Ich komme gerade von unten, ich bin noch völlig dicke Olli, das wäre das. Nee, der dicke Olli, so der wie bei, eben, bei, ist ja gar nicht da. Nein, der dicke Olli. Der dicke Olli, das ist. Das kann der gar nicht allein. Das ist sowas wie ein Papst. Ist heute nicht da. Ja, ne? Okay. Wenn der kommt, dann. Nee, der dann können wir hier die Lampen ausmachen, ja. Der strahlt so. So viel Selbstbewusstsein. Ja, dann brauchen wir kein Licht mehr hier. Klingt doof, ist aber so. Meinst du, wenn der kommt, dann ist vorbei hier, ne? Ist total vorbei. Das Treffen der Generation, so wie bei Star Trek. Ja. So Data und Khan. Kommt dann so langsam ja, an. Data so kannst du abschalten. Ja, aber Khan. Zum. Ja. Eigentlich ist Nico auch nicht weg. Weißt du? Nee, Khan nicht. Das ist Q. Ja. Q. Q. Ey, mach keinen Scheiß. Der kann nur sofort. Der ist so gut machen. Ja. Der kann. Der so mächtig, der kann. Q ist gar so der härteste. Ja. Aber dem seine Eltern, die geben dem öfter nochmal einen, so, weil wenn er sich nicht benimmt. Ja, nee, dann lieber Widerstand nicht. Ist zwecklos. Aber der und weiß das ja auch, dass Borg. Wir hier. Du hast wieder keine Ahnung. Hast du jetzt die letzte Lost? Ich glaube nicht, dass er das weiß. Ich bin alle komplett zu Hause, nur noch nicht alle gesehen. Ich glaube nicht, dass er das weiß. Ich habe es ihm nicht gesagt, habe ich mich nicht getraut. Da kommt das wieder. Wissen ist Macht. Und solange er es nicht weiß, macht haben wir ein Thema heute? Nee, wir haben kein Thema. Nee. Habt ihr doch aber nie. Brauchen wir aber auch nicht, ne? Ja. Die hören sich ja Thema scheiße. Gehabt? Die hören sich halt scheiße. Außer Wildschweine. Ich schieße ja mal irgendwelche Tiere tot und so. Ja. Ja, ist okay. Ja, ist ja in Ordnung. Ja. Endlich mal einer in Ordnung findet, dass man Wildschweine tot schießt. Ja, ist doch in Ordnung. Ja, sind lecker, ne? Ich esse selten Wildschweine. Was? Ist aber lecker. Ist total lecker. Musst du doch erstmal in saure Gurken, saure Milch anlegen oder so, ne? Quatsch. Na? Schwarzwild? Bist du schon Fischkopf geworden, oder? Nee, ich komme ja aus Gitter. Da war ja, ein eben. Jäger und in meinem Stammwald, ja, da wo ich als Pfadfinder schon war, da kam der immer angerannt, so wie wild und kannst du nicht reingehen. Und ja. Ja, ja. Als Pfadfinder haben wir die Wildschweine noch mit dem Messer selbst geschlachtet. Ja, bist du drauf, hast mit geritten, ne? Ja. Gassiport Tom hat Wildschweine geritten. Direkt in die Küche rein. Genau. Und an der, so 2 Meter vor der Haustür hast du angefangen, es zu häuten. Ja, ja. Weil das fusselt sonst zu so viel zu Hause. Jetzt weiß ich, warum bei dir immer so viele Fliegen vor der Haustür sind. Davon habe ich die Reste. Warst du auch mal auf dem Klenkes-Event? Da habe ich auch mal so eine Haut neben einer Dose gefunden. Die hast du direkt aufgegessen. Nee, ich hab nur gelockt und bin dann gegangen. Verschämt. Die Haut, auf die Haut gelockt. Auch nicht. Ich habe mal als Pfadfinder bin ich mal auf dem Feldweg lang gefahren und dann ist ein Hase vor mein Fahrrad gefahren und der ist dann tot gegangen. Ja, der das ist erschreckt. Das ist mir auch passiert. Ich war zwar schon kein Pfadfinder mehr, ich war auch mal einer, aber es war später so. Tust du mir einen Gefallen und guckst mich nicht mehr so scharf an? Vielleicht hast du mit deinen Blicken gemacht. Mit dem Blicken? Zigarette meinst du? Und was hast du dann gemacht? Ich bin halt mit dem Fahrrad ziemlich schnell gefahren. Ich wollte nach Hause. Enger Feldweg, ne? Plötzlich läuft mir ein Kanickel genau vor das Fahrrad. Und ich bin mit dem Vorderrad drüber und ich hörte wirklich einen Knochen knacken. Dann ist das Kanickel reingelaufen in den Wald und ich hörte das Schreien. Und dann bin ich noch hinterher. Ich dachte, ihr musstet so wie im Schweizer Messer den Todesstoß geben. Und ich habe es nicht mehr gefunden. Und aber es hat mir echt total leid. Ich habe noch eine Woche habe ich drunter gelitten, dass ich das Kanickel gequält habe, nur weil ich zu schnell gefahren bin. Ich habe echt irgendeinen Knochen knacken gehört und das Kanickel hat noch geschrien. Ich hatte aber keine Taschenlampe, kein nix. Dann mit dem Fahrrad noch mit der Pedale im Wald geleuchtet. Wo ist das denn? Ich will nicht abboxen. Gibst du für eine Katze, wärst du nicht mehr umgekehrt. Nee, für eine Katze nicht. Aber Katze, ich wollte ja auch was. Kannst du mal aufhören, am Tisch zu wackeln? Und kannst du mal aufhören, Kaninchen war tot. Langzeitbelichtung zu machen. Und mach ich war ja Pfadfinder, ne? Jäger und Sammler. Ne? Und dann geht das auch. Ja. Ach Quatsch. Aber ich durfte was dieses nicht Kaninchen nicht essen. Warum nicht? Weil ich vielleicht erst 14 war oder so und ich habe mich da nicht durchgesetzt. Und ich hätte es gerne. Gefragt? Ja, es gibt es ja immer, bei Pfadfinder gibt es ja auch irgendwelche, ne? Wer weiß, was das Hase hat. Der war wirklich, der ist echt gestorben. Wenn der Hase stirbt, dann hat er auch gehabt. Und das wäre vielleicht cool gewesen, mal diesen Hasen zu essen. Wahrscheinlich also auch. Auf, auszunehmen heißt es ja nicht. Dass, das mal zu lernen. Auszuweiden. Ne? Auszuweiden. Da muss ich gestehen, da habe ich genau diesen... Verweichlich. Das können wir alles gar nicht. Also lernst du sowas in der Schule? Nein. Das kommt drauf an, auf welcher Schule du warst. Du warst auch im Internat, habt ihr wahrscheinlich. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Nee, das ist im Waldorf. Die machen schon mal öfter was. Ich war in keiner Waldorfschule. Ich kann meinen Namen nicht tanzen. Du sag auch nicht. Das nicht. Solange, solange du deinen Namen weiden kannst, ist das so in Ordnung. Heute. Genau. Wir sollten mal das Thema wieder wechseln, damit wir es wenden dürfen. Was denn? Guck mal, das habe ich auch mal in der Schule gelernt. Das nennt sich Makramee. Nee, kennst du eigentlich den japanischen Open Cushion Knoten schon? Den Oregano Knoten. Ich habe davon gelesen. Open Cushion hat jetzt einen japanischen Knoten. Ja. Die kommen oder die D? Ja, aber ich immer. Die nee, D. Nee, nee, nee. Open Cushion D hat jetzt einen japanischen Knoten. Das ist schon 4 Wochen her. JP, da müsste es aber schnell sein, ne? Ja. Also Knoten soll man relativ schnell entfernen. Ich habe da mal geguckt, so in Japan, Open Caching, da könnte man jetzt nach Japan fliegen, keine Dose finden und wieder nach Hause fliegen. Das wäre doch mal was. Und das Ganze auf dem GPS track. Und das in Japan, das ist doch eigentlich... Japan ist weit weg. Ja. Das ist schon... Ja. Da. Aber ich finde. Wilma kommt. Ach, der nächste. Wilma kommt im T-Shirt. Der ist ja noch mehr hardcore. Oh, mein Rücken tut weh. Hier im kalten Bremen. Ich glaube, ich brauche noch mal. Wir sind in Bremen. Weißt du, wer das ist? Ja, das ist der mit dem Möter. Halb Mensch, halb Köter. Das große. Weißt du, wer das ist? Ja, Wilma. Das ist meine Frau. Der sagt nämlich auch nichts. Ach so. Was sagt denn das? Stimmt, du nicht mal. Ich hab's. Nochmal bitte. Du hast meine ich hab's gehört. Tom überrundet. Viel zu viel, viel zu viel. Ich bin nicht der unsichtbare Heiko. Ja, jetzt kriegst du ja endlich mal was von rechts ins Ohr. Wenn er, krieg ich was von rechts ins Ohr. Ja, ich hab mich eben so ein bisschen gedreht, damit wir den Alex auf dem rechten Ohr haben. Ja. Ja, mich könnt ihr ja gut hören, ne? Hier ist Geocaching Nordfriesland. Ich begrüße euch heute, oder? Beim Geocaching-Podcast. Die Mikrofone sind in seinen Ohren, nicht da unten. Die labern hier alles scheiße. Nein, der hat schon recht, die sind in meinen Ohren. Hier. Du musst ihn anlabern. Achso. Die Mikrofone stecken in seinen Ohren. Achso, das Implantate. Mikrofon. Du warst ja hier auf der ersten Nordseetaufe. Gnadenlos. Ja. Auf der ersten Nordseetaufe warst du auch nämlich schon mit so einem... Ja, die Aufnahmen habe ich aber nie veröffentlicht. Weiß ich. Ja. Ja, die. Ich brauche unbedingt Autogrammkarten. Pass mal auf. Das, kannst du mal. Aua. Hier, du kannst doch hier Autogrammkarten. Kannst du das PR für mich übernehmen? Sollten wir uns für mal dich? Unterhalten, ja. Für dich PR übernehmen? Ja, hier die ganze. Hier diese Fanadresse. Du willst das mal aus der Großstadt machen? Klar, können wir aus Köln machen. Köln ist. Köln? Köln ist, ja, genau. Ist eine Millionenstadt. Weil, kommst du nach Köln? Da war, ja, dann machen wir mal hier Fanadresse Köln. Ja, ich komme ja hier zu einem Geo-Coin-Fest. Coin-Dings-Bum. Das dauert noch ein bisschen. Das Geo-Coin-Fest. Ja. Mhm. Mit Anker. Ja, Anker, hier, jetzt kommt der Schnitzel auch noch. Hier. Schnitzel kommt auch noch dazu. Immer her damit. Der ist ja aber nicht mehr Europameister im T5 übrigens. Deswegen können wir eigentlich wieder wegschicken. Wir machen hier gerade einen Podcast. Echt? Ja. Wir machen gerade einen Podcast. Sag was Böses, wird gesendet. Jetzt wir schneiden. Du bist drauf, ne? Ja, du bist seitdem du nicht mehr Europameister bist in T5, bist du richtig scheiße geworden. Du hast dich verändert zu deinem Nachteil. Ja, sieht nicht mehr so hübsch aus wie früher. Nee. Scheiße. Darum geht's eben. Ich springe jetzt in die Weser. Nee, jetzt sag ich das. Ist das die Weser? Ja. Mach schon mal an. Ja, ja. Kamera an. Läuft. Ja, nee, wir wollen hier keinen Pornofilm drehen. Das ist nee. Wieso, du springst aber bestimmt bekleidet rein. Ach, der schwimmt da einmal durch und dann kommt er mit dem Mikro im Mund. Das dauert so lange, bis er im Wasser ankommt. Bei ihm geht das doch so, ne? Wenn er da runter springt. Ja, den kannst du. Ich komme da unten nicht an, weil. So rüberditschen. Ja. T5 oder geht übers Wasser rein. Das wäre mal ein Event. Rüberditschen. Ja. Ja, im Schlick hast du es ja mal probiert. Das ist ja in die Hose gegangen. Den Pettling über die Gläser. Meine Fresse, sagst du, was besonders der Finger da ausmacht. Ach so, dein Bier übrigens, ne? Oh, danke. Dass er was Vernünftiges sagt. Deswegen bist du auch rumgekommen, um mir das Bier zu bringen. Boah, Service. Aber der nordfriesische Schlickflack, ich darf im August bei ihm schlafen. Ja. Nein. Ja, aber Mai, ne? Bier mit Bier. Nee, aber nur weil Julia gesagt hat, okay. Ja, nee, ja klar. Julia hat okay gesagt. Meine Frau. Deine Frau. Julia ist ja auch ein Sofa. Hast du mit dir mal unterhalten? Letztes Mal vor 3 Wochen. Ja, musst du dringend wieder tun. Kleiner Scherz am Rande. Nein, deine Tochter mit Astloch sagen die und hat, sowas. Die kann Astloch sagen. Ja, aber von wem hat sie das? Von dir kann das ja nicht kommen. Also, ich habe sie ja das auch nicht beigebracht. Ja, eben, deswegen musst du dringend mal mit deiner Frau reden. Das bringt dir der Tochter für Wörter bei. Geht ja, doch gar Astloch nicht. Astloch ist ja in Ordnung, das passt ja ganz gut. Aber wenn die bei Aldi mal Astloch sagt, dann... Ist das blöd. Also, habt ihr auch so ein komisches Bandchen? Ja, wir haben nee. Nee, also ich kann mich erinnern, wir waren ja immer Tools dabei. Wir freuen uns ich mal musste von diesem blauen Scheiß hier. Nein, aber wir waren kürzlich auf dem Event, da gab es auch solche Bänder, aber wir brauchten keins. Ich habe die noch in der Tasche. Ich aber nicht. Ja. Ich hatte ja keins. Ach so, das ist ein Event, über das wir nicht reden dürfen. Genau, das ist ja weil wir nicht gesprochen haben. Dankeschön. Lass uns doch mal über das Geocoin-Fest hier. Nee, Geocoin-Fest ist doch albern. Doch langweilig. Ja, okay, ist ja gut. Keine Haare dran. Was machst du denn da für eine Scheiße? Hast du das mit der Schere durchgeschnitten? Natürlich. Du kannst dann durchschauen. Bist du doof oder was? Ja. Du kannst das auch wegreißen. Ja, mach mal. Mach mal. Schweizer Offiziersmesser nehmen. Schreiß mal weg. Reiß es weg. Reiß es weg. Ja, nur mit dem ja, eben. Reißen. Ein ist ja gut, ey. Leck mich am Arsch, alle. Ja, erst die Klappe groß aufreißen. Halt die Fresse. Abkauen. Halt die Fresse. Pussy. Ich glaube, wir kriegen bei abflemmen mit dem Feuerzeug. Raucher muss es abflemmen. Komm. Ja, ihr könnt mich ja alle mal am Arsch lecken. Gleich brennt der Arsch. Ja, hast ja, du schon kannst mich. Kamera an. Läuft. Weißt ja, du, war echt genervt. Du kannst mich alle gelesen, ne? Ja, Lego. Ich habe hier keinen Parkplatz gefunden. Ich bin hier eine Stunde lang gefahren und nichts vorbereitet für mich. Ja. Du bist hier Event Manager. Müssen, das ist doch hier deine Verantwortung. Nein. Wo ist das denn hier? Nein, ich hab wo ist denn der Alex her? Hä? Der Alex. Ich bin hier hin und her gefahren. Muss ja 9 Euro bezahlen. Guck mal da. Guck da. Was soll ich der da Parkplatz. Der große beleuchtete Parkplatz. Ja, toll. Da. Direkt vor und der da Tür. Da habe ich getwittert. Wo seid ihr alle? Ja. Keiner hat geantwortet. Ja, wie kann ich auch nicht? Am Arsch lecken. Hast du deine Twitter-Adresse denn schon zertifiziert? So, jetzt flämmen wir ab das Ding. Ach, leck mich am Arsch. Gib mal die Schere hier. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Das habe ich ja nicht gedacht. Einmal mehr am Arsch lecken. Komm. Das habe ich ja durchbeißen. Ihr könnt mich immer. Du musst das jetzt tragen. Und dann mache ich mir vorhin Paddling auf die Zunge. Ich komme vom Dorf, ey. Ja, ist cool. Den musst du jetzt ist das schon ein Dorf? Hat jetzt einen Anker, stimmt. Ist ein Anker. Jetzt bin ich, übrigens hier, der, ich habe den dicksten. Tutet S heißt ja eigentlich... Bist du Bürgermeister? Nee, das will ich gar nicht. Warum nicht? Bürgermeister von Bredstedt. Ankermeister. Nee. Doch. Wäre doch mal was. Ankermeister. So, Jungs. Ist kalt. Guckt den Jens an, wird der wieder warm. Nee. Jens ist ja wirklich der Podcast, du reißt ja den Podcast hier richtig raus. Ja, der macht, gibt richtig Gas. Also, ne? Er kommt hierher, fängt an zu sullern. Ne? Er macht erst einen auf dicke Lippe und hält dann die Fresse. Ne? Ja. Das Einzige, was du hörst, ist das Wie von seiner Superkamera. Der hat den Dosen von das Video verblitzt, aber hallo. Eine alte. Voll verblitzt, ne? Eine alte. Halt die Fresse. Geh weg. Ich bin stolz auf meine 5000er. Kommt der mit der 5D hier. 5000 ist doch viel mehr. Ja, dem 5000 ist mehr als 5. Eine 5, oh, genau. Ja, genau. Ja, 5. Du hast 1000 mehr. Geh weg. 4959. Was? Loks bestimmt. Was? 1000 Loks mehr bestimmt. Als Loks? Der Nimmer. Ach so. Ja, der Alex, der kratzt ja auch bald an der 1000, ne? Ja. Ja. Und das ist gar nicht so leicht. Heutzutage das schon. Ist da oben ist das schwierig. Da oben ist das schwierig, ja. Klar. Weil in Bredstedt gibt es ja nur einen Kasch. Jetzt. Ja. Und es traut sich ja keiner, was zu legen. Das ist ja, der Bann ist ja gebrochen. Ja. Mit dem Anker, den ich jetzt gelegt habe, kam gleich ein neuer. Ein virulenter. Ja, so ein, irgend so ein komischer Outbreak. Vogel. Ja, der kommt auch immer mit zu neu zu taufen, ist eigentlich ganz in Ordnung, aber der hat jetzt ein Multi gelegt. Multi? In Bredstedt. Ein Multi? Ohne mich zu fragen. Nein. Der Bürgermeister muss mit den Revieren gesprochen. Und der lebt noch? Wer hat den denn freigegeben? An Weil genau darüber müssen wir uns noch unterhalten. Wer hat den freigegeben? A380? A380. Ah, guck mal, hier, dein Sohn, der bringt, oder? Danke. Bitte. Oh, du möchtest mit den anderen, pass mal auf, 1, 2, 3, 4 mal Kuchen bitte. Chrissy, komm mal mit. Ja, dann könnt ihr das tragen. Danke. Und nicht zu hinter euch auch. Oh, hau ha, was geht denn jetzt ab? 4 mal Kuchen bitte. Ich hab cool. verstanden, dass das die Rixel der Schleppertasche. Ja. Sind die auch hier? Ja. Ehrlich? Ich glaube auch, dass dem so ist hier. Da ist nämlich noch der Stempel drauf. Das ist steht noch Schlimmer. Kannst du den locken, den Kuchen? Sind die Schlemmerkescher hier? Ja. Und ja, die habe ich auch. Ich habe heute das erste Mal Bertha. Bertha. So richtig. Bertha gesehen. Ist auch da. Ja, ja, ich habe sie. Sepp auch. Ja. Ich habe sie in Bremen irgendwann mal gesehen. Ja, wir haben. Hast du die getroffen? Ja, das war ganz witzig. Ich sitze im Schiff. Und zack, hast du einen Coin verpasst. Nein, nee, ich habe mit Coin nichts am Hut. Sitz im Schiff, liest so meine Tweets, ne, meine Timeline, und da zwitschert da ein Sepp. Bin ich gucke mir das an und sehe in dem Schiff nur einen, der ein iPhone vor sich hat. Und dann habe ich mal darauf geantwortet, Sepp ist am Zwitschern. Und dann kam von ihm zurück, heb doch mal die Hand. Da habe ich die Hand gehoben und dann kam er an. Und den Coin gebracht. Nein. Immer noch nicht. Ich will keine Coin von dir. Coin. Nein. Ein Wildschwein-Coin. Ja, wir brauchen einen Hochsitz-Coin. Haben wir uns schon überlegt. Wir müssen einen Versicherungs-Coin machen mit einem Hochsitz, zwei Flinten und unseren Hüten dabei. Ja. Aber da müssen wir einen finden, der so uns macht. Weil sehr Bombärter. Meinst du? Ja, machen wir sowas? Aber sicher. Hm? Also ich habe gerade den Braun finde ich doof. Braun, diese Personal-Geo-Coin. Hast du die schon mal gesehen? Hol mal raus. Ich habe eine meiner Holder. Also ich habe die von Yoshi. Von Louis Cypher gesehen. Ist gut, ja. Die ist in Ordnung. Nee. Ich, also entweder richtig vernünftig oder... Nee, das finde ich billig. Eine gute Überraschung. Da druckst du da auf so eine laminierte Folie dein Bildchen drauf und die bappen das da dran. Nee, finde ich nicht schön. Also die von Louis Cypher fand ich toll. Also die Idee ist ja ganz nett, dass man das so machen kann für einzelne Stücks, aber Coins sind ja schon was Exklusives, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Ja doch, eine richtige schon. Aber die sind halt, halt nicht mehr exklusiv dann. Und ich finde so eine richtig schöne, finde ich schon besser. Ja, die alten, guten Templar-Coins oder so, die alten, die aus dem also letzten Jahrtausend. Also Original, aber nee, in Originalgröße kann man nicht machen, und dann ist ja deiner nicht mehr der dickste und der größte. Und nee, das soll er ja auch nicht. Ja, stell dir mal vor, wir machen die Hochsitz-Coin in Originalgröße. Ja, mach doch mal. Das Ding, das kriegst du ja erstmal nur gerade im Wald oder in Vorgarten. Ich hatte auch nie vor, da immer die Nummer 1 der Welt zu sein. Also das aber bist du doch. Wir jetzt aber machen einfach ein hässliches Schild dazu. Nein. Coin-mäßig schon? Nein. Nicht? Die haben ja, die Groundspeak hat ja geschrieben, eine ganz berühmte Überschrift für mich war, sie wurde benannt so. Also die Amis haben sie so ein bisschen zurückgenommen. Aber immerhin haben sie was geschrieben. Du bist jetzt auf ewig in Latitude 47, Ende aus. Genau. Wenn sie nicht in diesem Anglizismus-Dings da in solange sie Deutsch geschrieben. Solange sie nicht hingehen. Latitude gesagt. Ja, hast du es aufgenommen? Ja, Latitude. Er hat nicht Latitude gesagt. Ja. Aber solange Latitude nicht auf einen anderen Server umzieht und alle Beiträge dabei wieder verliert. Weil irgendwie sowas hatten wir schon mal bei den Brüdern. Deswegen kann es sein, dass Alex auch wieder verschwindet aus Latitude. Ja, das ist aber egal. Ist alles gespeichert, ne? Nee, jetzt habe ich ja den. Hast du Screenshots gemacht? Nein. Ganz wichtig, die kannst du machen. Du musst doch keinen Screenshot machen, nur weil die nicht. Die sollen sich ja bei mir bewerben, nicht andersrum. Ja. Das haben die bloß noch nicht verstanden, die Amis. Das werden die auch nicht. wir sprechen einfach eine andere Sprache, ne? Richtig. Da kommt was, da kommt was. Schnell alle loggen. Weil die jetzt noch nichts gekriegt haben, dürfen noch eins nehmen. Ja, müssen noch zwei übrig bleiben. Das müssen noch für euch beide. Ja, Dankeschön. Du nimmst das Mikrofon, das ist cool. Also wir haben jetzt gerade Kuchen bekommen. Oh, ja, bleib von den. Vielen Dank. Ihr seid mal gute Kuchen. Berufs-Geocachern? Ja. Berufs-Geocacher? Ganz klar. Haben die wieder ein Gegen-Event gestartet? Vielen Dank. Keine Ahnung. Ich verfolge das nicht. Ein gutes Event ist nur, wenn du ein Event machst, dann musst du ein Gegen-Event. Und wenn es ein Kuchen... Haben wir eigentlich ein Foto von dem Kuchen? Nee. Boah, noch ein Foto. Erst nach dem Essen. Ja, aber da muss, kann ich, musst du lange warten. Nach dem Essen. Nach dem Essen von dem Kuchen. Du kannst heute nach dem Hotel vorbeikommen. Ich glaube, das mit dem Kuchen war nämlich gar keine gute Idee für nach der Kohletablette. Ich bin gespannt, wie ich morgen nach Hause fahre. Drohner sitzt. Habe ich dir eben die Hand gegeben? Es ist kein Noro, es war Hähnchen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Noro? Nein. Es war auf so einem Stammtisch. Nein. Ja. Was ist los? Das blitzt gar nicht. Jetzt normal. Nicht an. Jetzt muss er den mit den Zähnen anmachen, weil nur eine Hand hat. Gibt's noch nicht. Meinst du, schafft er? Ja. Mir ist kalt. Der kann das Ding mit allem anschauen. Mir auch. Fast. Aber wir haben ja schon 36 Minuten Hand voll. Können, aber. Und wir können ja ein paar Beiträge dazu schneiden. Habt ihr denn getestet heute? Klar. Nee. Natürlich. Ja. Gotteshäuser. Ich hab so gedacht. Beim Rausgehen, wir da vorne gehen hier rein. So ein paar, genau, ein paar Gotteshäuser so hinten rum. Gotteshäuser, wer hier legt, einmal Gotteshaus, einmal wurde auf einer irgendwann Brücke, mal besprochen. Einmal unterm Baum, da haben wir dann Ulmer getroffen, zwei Stück. Bleiben. Dann mussten wir uns noch die Bremer Stadtmusikanten angucken, da war dann auch direkt noch eine Kirche. Habt ihr den Gotteshaus gemacht? Vorne? Ja. Wir hatten eine Lampe dabei, Jens. Wir haben die nicht gefunden. Wieso das denn? Ich habe oben in so einem verkackten Parkhaus für 9 Euro geparkt. Ja, ja. Wir kamen bis aber wir parken da vorne an der Straße für 0 Euro. Auf dem, und da bin ich eben noch mit der Truppe irgendwie hinterhergerannt. Auf dem Hof. Oh. Sechster Stock. Und dann liegt da ein Cash genau an meinem Auto. Da habe ich echt Angst um meine Seele. Wir waren auf Deck 13. Von wegen 6 Stock. Ja, da stand mein Auto. Ja, auf dem Kinder? Und da das haben wir eben verkratzt. Okay. War nur ein Auto da. Das war meins. Da haben wir einen Cash draufgesucht. Hm? Eben draufgestiegen. Das nennt sich Instinkt. Mhm. Das stand direkt neben diesen Lüfterdingern, ne? Mhm. Ja, ja. Da haben wir eben gesehen. Da haben wir die Titanic eingerahmt mit den drei Schornsteinen, oder? So. Also ich glaube, dass Cashen sowieso überbewertet wird. Das drumherum ist sowieso viel interessanter. Auch. Absolut. Ich muss mal gucken, ob das auch auf meinem iPad steht. Darf ich das mal berühren? Ja, ich auch. Bling. Ist das ein Noro am iPad? Wie geil ist das denn? 4711 ist übrigens mein Passwort, total. Ja, das ist aber hier Köln, Köln Alarm. Nein, das ist da, damit schmiert er den Dicken immer ein. Wenn ich krank würde, im Bett stehen. Ich gehe da jeden Abend raus. Mhm. Dr. Reinhard Goy folgt mir jetzt auf Twitter. Wer ist das denn? So, Julia, meine Frau. Sieht ja ramontisch aus. Wir gehen jetzt schlafen. Ballerbrühe ist schon fertig. Also ab in eine Haya, Popeye. Gute Nacht. Gut. Ina, folgt mir das auf Twitter. Dr. Reinhard Goy, folgt mir auf Twitter. Der Doktor. Rechnungsstelle 1 und 1. Das ist aber auch scheiße, dass man jetzt Rechnung über E-Mail kriegt. Ne? Mhm. Da rauft einem eiskalt die Kimme runter. Ne? Direkt ins Spamfilter. Ey, das ist scheiße. Früher hast du mich noch Brief gekriegt. Diese schönen Diener, ne? Ja. Die altmodischen. Diese altmodischen, wo du genau weißt, diese ganz normalen, wo nichts drin ist, Rechnung. Ich habe die zweite Meinung, kommt auch mit Post. Ja? Na, siehst du. Ja, geht kannst doch. Ja warten. Ich habe einmal bei, ich war mal bei irgendeinem Provider, wie hieß denn der? Host Europe. Warst du da schon mal? Nee. Zahlen da meine Rechnung nicht. Nee. Die klemmen mich sofort ab. Ja? Ja. Die lassen sich auf nichts ein. Die sind immer konsequent. Und da, da habe ich meine Rechnung nicht bezahlt, aus welchen Gründen auch immer. Und da haben die mich abgeklemmt und dann habe ich da angerufen. Nö. Ja. Ja, meine Daten können sich gerne zuschicken lassen. Kostet 30 Euro. Ja, sehr konsequent. Die waren echt knallhart. Ja. Strato macht noch hier und bla und blö. Strato verliert auch deine Daten mal so. Ja, das ist aber schon lange her. So lange wieder auch nicht. Ja, ist das passiert? 6, 7 Jahre. Ja, ich war nie bei Strato. Oder jetzt war ich bei Strato? Du warst schon mal bei Strato. Ja, toll. Ich war schon mal bei Strato. Ja. Ich bin jetzt nach Luxemburg umgezogen. Nee, jetzt bist du nochmal nach Straßburg umgezogen. Nach Straßburg, okay. Also ja. Ich bin jetzt in Straßburg. Mhm. Warum? Der Server wurde persönlich rübergebracht. Gefällt dir hier der Gassi-Platz nicht mehr? Ich kann ja nichts für. Ich bin ja nicht mehr Herr meiner Daten. So. Ja, das musst du mir jetzt erklären. Nee. Outgesourced. Und jetzt mal bitte mit einem deutschen Wort. Kann also es sein. Weg den Scheiß. So. Also wir haben hier übrigens jetzt ein El iPad Golfo. Das war El Golfo? Wer ist El Golfo? Beim Alex Schweigert Real Bier flattern von The Magic Uschi geschnittene Alex-Locke. Das war El Golfo? Alex, warum zieht es hier eigentlich so? Kannst du nicht da, du bist ja hier aus dem Norden. Sag mal ehrlich, zieht es hier? Ja, es ist irgendwie schon kalt. Dann bist du blöd oder was? Es ist doch kein Wind. Nee, aber es ist kalt. Hier. Bist du mal locker. Ich bin Städter. Ja, da musst du hier, jetzt sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich muss auch nicht denken, im Mikrofon. Mein elektrischer Eierschäler ist kaputt gegangen oder irgend sowas. Hä? Wer hat denn hier so ein Eierpad vor sich? Du willst mir jetzt... Ey, du Pappnase. Du willst mir jetzt sagen, hier ist zu kalt, ich will den Podcast beenden. Und ich... Nee, ich beende den nicht, ich führe den unter Deck vor. Erst kriegt er sein Armbändchen nicht ab und jetzt macht er hier einen auf iPad. Ja, der macht ja einen auf dicke Hose, ne? Kommt gerade vom Land in die Stadt rein. Und hat den Anker. Denk dran. Er hat nur einen Anker. Pass auf, wenn der ne? Also, der hat nur einen Anker vor die Oma und dann Schluss. Außerdem haben wir kein Bier mehr hier und das ist viel schlimmer. Was? Das ist der Stotko. Ah, der Herr Stotko. Der mit der Gitarre singen. Nein. Wie du tippst jetzt auf dem iPad. Ja, der tippt auf dem iPad. Boah, kriegst ja Gischt in den Finger. Aber doch nicht an der Küste. Kannst du mir doch Half-Life spielen? Nee, ja, kann ist er komplett rausgekommen. Ja, er kann nicht schreiben und zuhören gleichzeitig. Ja, hab ich grad gemerkt. So, ich muss erstmal meine Fans hier versorgen. Inzwischen ist das ja wirklich gar nicht mehr zu schaffen. Deswegen, ich brauche einen PR-Manager. Das könntest du ganz gut machen. Kann ich dir liefern. Also, oder eine Fanadresse. Eine Fanadresse? Ja, so Köln wäre nicht schlecht. Ach, wenn du Anglizist bist, wieso heißt du eigentlich Traveling Jack? Den muss ich mal gerade reinbringen. So, der hat lass mal nochmal einen Kasch machen. Das stimmt. Der wird ja rot. Ja. Die Pappnase ist eh regelmäßig unkonsequent. Das war noch bevor ich Anglizismen nicht mochte. Okay. Aber deswegen ändere ich meinen Namen jetzt. Ja. Das geht auch gar nicht mehr, oder? Doch. Reise. Du kannst ganz banal in dein Profil draufgehen, Namen ändern, Flip ändern, Knopf drücken. Das geht aber wieder. Geht wieder? Hm? Er kann sich jetzt Reise Johann wieder nennen. Das wär jetzt echt cool. Wenn das er jetzt, wär cool. Das wäre konsequent. Dann müsste ich aber mein Logo ne, von TJ in RJ ändern. Das ist ja scheiße. Da kennt ich keine Sonne. Aber Reise Johann geht doch. Reise Johann. Traveling Jack, Reise Johann. Du kannst auf deinen Hut stecken und dann geht das. Reise Johann. Was kannst du dir an den Hut stecken, Alter? War gut, dass ich immer meine Real Names nehme. Indiana Jones Hut. Reise Johann. Genau. Egal, wo ich immer im Internet war, Alex Schweigert. Immer. Ja, sag doch einfach realen Namen, dann kommen wir wieder ein Stück weiter. Ach so. Okay, verzeih. Reise Johann. Wird nie wieder vorkommen. Realname. Cool, richtiger ne? Name. Der Echte. Der Echte. Ja, das ist wenigstens Hochdeutsch. Der Echte hat den Dexter. Mit ey, der hat auf sein iPad. Das nenne ich dekadent. Ja. Aufs iPad aschen. Hast du da auch so eine Aschebecher-App? Das ist nicht dekadent. Eine Aschebecher-App. Dekadent ist, wenn der 4-2 Kascher auf die Fußmatte ascht. Das ist dekadent. Den verstehe ich jetzt. Im Moment. Nicht. Der ist doch mit einem Hallo-Auto hier, mit so einem richtig dicken. Ach so. Mhm. Mit 500 und so eine Aschebecher-App fände ich jetzt cool auf dem iPad. Nee, ich habe eine geile App. Aschebecher. Die ist geil. Was ist das denn? Ach, das ist aber Englisch. Guck mal, da klebt Kuchen hinten dran. Und die Kippe an hier, seine... Da klebt Kuchen am iPad. Nein, wie geil! Nein, das ist dekadent. Komm, wir spielen damit ein bisschen Frisbee. Vor allen Dingen, was ist das geil? Das ist Dämpfung. Das ist eine Aschebecher-App. Gefällt mir das. Wofür? Eine Aschebecher-App. Ey, du kannst doch mal zu uns blitzen, nicht in den Himmel rein. Das ist die Daft Punk-App. Sehr cool. Und es gibt noch welche App. Möchtest du eine von mir was trinken? Oh, im Moment nicht. Nee. Danke. Das kannst du sowieso alles gar nicht tragen. Bier hätte ich gerne. Ah, wetten? Oh, jetzt aber. Ich nehme. Mir geht's mehr. Danke. Ich nehme nichts mehr. Dann gehen Sie gleich mal unter Deck. Also ja, mir ist auch kalt. Ach, auf einmal ist dem Herrn Schweigert kalt. Kannst du das iPad nicht unter das Hemd stecken? Okay. Es gibt aber, kennst du die... Gibt es keine Wärme-App? Es gibt aber, der hat auch Porno-Apps da drauf. Eine Wärme-App? Das denn? Nee, das auch. Ich habe jetzt eine Geocacher-App. Willst du die mal haben? So, find the rabbit. Da ist er doch. Wo? Da. Ja. Tipp mal drauf. Da ist er. Gut. Was denn? Sehr cool. Wo ist er? Wenn er neben Tisch, dann sagt der Hase. Sehr schön, ihr seid schon wieder voll gefangen. Hier. Oh, blind drauf getippt und schon gefunden. Ja, das sind erfahrene Leute hier. Du brauchst nur dicke Finger. Erfahrene Leute sofort, die gucken da einmal hin und wissen der genau. Der hat das raus, der steht auf Hasenjagd. Ja, wo ist denn die Wildschwein-App? Genau. Hast du das auch mit Wildschwein? Genau, mit Wildschwein, da sind wir ungeschlagen. Ja, klar. Wildschwein-App habe ich leider nicht. Ja. Das ist geil. Ey, das ist ja Knaller. Ja. Das hört sich an wie unsere Gatling, ne? Dass du auf die Wildschweine schießt, ey, super. Hast du das, ey, du musst das wobei mal sehen. Wobei Flightradar finde ich viel cooler. Du musst, 24, da, Flightradar 24. Da musst du erstmal auf hier, ach Bremen, weiß ich ja nur schon. Nur auf eins. So Profi, wie du damit umgehst. Mensch, Tönes. Ja, das hast du auch ja so eine Aschebecher-App? Nee, habe ich nicht. Fehlt mir. Und eine Pappnasen-App. Wir kriegen gerade keine Daten. Hast du deine Rechnung nicht bezahlt? Doch, ja, da guck mal da. Milliardenteures Spielzeug. Das ist Anflug Hamburg, ne? Das sind jetzt reale Flugzeuge? Ja. Ja. Eine Terroristen. Ja, das ist ja geil. Brennen die auch mal, wenn das Triebwerk an ist? Dann ziehen die so schwarz. Guck mal, das ist ein A380. Aber warum kannst du jetzt nicht die Flugdaten abrufen? Ja, weil ich vielleicht nicht so ein Dekadent bin wie du, weil das ist die kostenlose. Achso. Und in dem Moment, in dem du dafür bezahlst, kriegst du dann die dann inklusive Transponder und Schnickschnack und Fernsteuerung und alles. Ja, du kannst dann Höhe einstellen. Flieger dann selber steuern. Du kannst halt viele Apps als Lite-Version. Aber die schönste App, die ich gefunden habe, ist eigentlich eine, die kann dir den Himmel zeigen. Ja, zeig mal den Himmel. Durch die Plane durch. Und da sind die Hasen drin. Ja. Ich muss mal gucken, wo die ist. GeoSkyWatch. So, er lädt sich jetzt. Danke, Nebula. Sehr schön. Jetzt gucken wir durch die Erde durch, weil das iPad weiß ja, wie das gerade gelagert ist. Wenn du es aber jetzt so hoch nimmst. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, es reicht. Der Südhimmel. Ach nein, der große Bär. Ein Pferd. Die große. Kannst du live in den Himmel gucken? Sehr schön. Und dir dann die Sterne. Das ist ja abgefahren. Das ist ja voll verstärkt. Das ist ja abgefahren. Ah. Das ist ja wohl der Oberknaller. Brauche ich ein iPad? Das ist ja so mit Sicherheit. So sinnvoll. Besonders, du hast immer was zu essen dabei. Oh, mein iPad von hinten sieht echt scheiße aus. Oh, jetzt sieht es von vorne genau so aus. Krümmel, das helle da gebe ich euch recht. Was du hast jetzt auf dem Display? Sieht scheiße aus, gebe ich euch recht. Das hier auf dem Display. Aber ich hast du gut gemacht. Das sieht jetzt auch scheiße aus. Jetzt guck mal durch die Erde durch. Zigarettenasche haben dein iPad versaut. Kuchenkrümmel. Was ist das für eine App? Das ist der Twitter. So, schreibe ich erstmal. Ich könnte mich immer noch am Arsch lecken. Nee, schreib einmal mehr und auf dem Oberdeck. Ich bin. Ich bin auf dem D. Ihr Arschlöcher. Ich bin mit den Arschlöchern auf dem Oberdeck. Nee, schreib Astlöcher. Astlöcher. Nee. Ist das der Zuckerguss, der so schmiert? Astloch. Astloch, du. So. Habe ich jetzt getwittert? Man muss sich auch mal kurzfassig finden. Es reicht, wenn du da oben Doppelklick drauf machst, dann hast du nämlich einmal nach oben gescrollt. Ja? Ja. Aber dann wird das macht nicht so schnell die Gehstände finden. Genau. Das stimmt. Man muss immer flexibel werden. Gold für die Dosenfischer. Dann gibt es auch so eine Frisbee-App fürs iPad. Ja, du kannst sie auch in den Mixer stecken. Es gibt einen Mixer, der hält das aus. Sehr gut. Hauptsache. Ist die goldene Schallplatte? Goldene Schallplatte. Hat der Lucifer. Lucifer. So Leute, ich gehe jetzt runter. Mir ist ja kalt. Ich gehe auch runter. Dann die Wildschweine sind jetzt nicht gekommen. Nee. Hast du keine Wildschweine? Ich soll mal Schluss machen. Tschüss. Tschüss. Ja, macht's gut, tschüss. Jungs. Ne? Das war Geocaching Nordfriesland mit dem aktuellen Podcast. Ach, muss Quatsch. Noch rausschneiden jetzt. Das war nicht Geocaching. Lass uns, komm. Das wird nicht geschnitten. Ja, dann danke ich für den Geocaching Podcast von Schleswig-Holstein. Tschüss. Und so weiter. Auf Wiederhören. Und weg. Nach dem Podcast fand sich die Zeit, um in kleiner, geselliger Runde vor dem Niedergang zum Hinter-der-Bühne-Bereich zu klönen. Schön war's. Richtig schön. Es war 2 Uhr, als wir höflich gebeten wurden, von Bord zu gehen und mit den Dosenfischern, Matrosen und einigen anderen quasi die Treue abschlossen. Ein unvergesslicher Abend ging zu Ende. Fischer in the Slaughterhouse. Nach 5,5 Stunden Schlaf war die Nacht vorbei. Frühstück im Hotel, auschecken, EC-Kartenleser defekt, Mobiltelefon Akku leer, irgendwas ist ja immer. Auf dem Weg zum Meet and Greet eine Baustelle mit grottiger Ampel. Umfahren war ratsam, auch Petrus Einsehen war erschöpft. Es regnete. Irgendwann traten wir doch noch auf dem Parkplatz ein und bemerkten zu spät die vielen zerschlagenen Flaschenreste. Glücklicherweise waren keine Reifenschäden ersichtlich. Im Schlachthaus traf man sich wieder, die Leute vom Vortag und einige andere. Wieder war es familiär. Bekannte in interessantem Gebäude auf 3 Ebenen mit üppigem Frühstück. Hier konnte ich noch mit einigen Leuten klönen, die ich länger nicht sah. Doch auch diese Zeit verging wie im Fluge und wir mussten abreisen. Der Regen nahm an Intensität zu und 350 Kilometer lagen noch vor uns. Hinzu kam das Unwissen über den Reifenstatus. Ob es wegen des Regens oder der Reifen war, ich hing eigenen Gedanken nach und dachte nicht an die Ausfahrtsschranke. Und als ich dort stand und mein Kärtchen hineinsteckte, eine Schlange Autos hinter mir, und der Automat mir mitteilte, dass die Schranke sich erst nach einer Zahlung von 2,50 Euro öffnen würde, wusste ich, dass ich mir gerade keine Freunde machte. Glücklicherweise stand an der Einfahrtsschranke ein hilfsbereiter Mensch, der den Einfahrenden das Kärtchen anreichte. Dieser lief für mich mit Kärtchen und 2,50 Euro zum naheliegenden Automaten und bezahlte. Dann kam er wieder und öffnete mir die Schranke. Vielen herzlichen Dank. Auch wenn Sie es vermutlich nicht lesen oder jetzt hören werden, aber Sie sind mein Held des Tages. So ließen wir Bremen hinter uns und es folgten 3,5 Stunden Regen, Regen, Regen, Wasser auf der Autobahn, sich zwischen 40 und 200 Metern bis ins Oberbergische. Aber die Erinnerungen, die nahmen wir mit. Ich danke den Dosenfischern und ihren Mitwirkenden für dieses grandiose Erlebnis, insbesondere das für meine Jungs. Den Dosenmatrosen für die perfekte Organisation, den vielen ungenannten helfenden Hände, den Teilnehmern, mit denen zusammen die Stimmung so wurde, wie sie sein sollte, und Fortuna, dass wir dabei sein durften. Bis irgendwann, in Treue, TJ. Ja, so war es damals. Und heute bin ich sentimental und denke gern wieder daran zurück. Und mit dieser Bombensensation endet dieser Podcast. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @radio_kard entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der DJ. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß.